Anfortas Wunde befindet sich in den Geschlechtsorganen, denn sein ungeordnetes Liebesleben war es, dass er der Ehre der Gralsmänner nicht würdig war, so dass sie in Liebe involutionierte. Anfortas hat das Wort Liebe zu seinem Emblem und Kampfesruf gemacht, doch nur Amor bedeutet Minne. Wir sahen, dass es den Königen und Herren des Gral nur gestattet war, in Keuschheit zu zeugen und in fremden Ländern. Sagen wir es besser, im fremden Land. Auch den hyperboreischen Frauen des Gral. Was das bedeuten sollte, werden wir in den folgenden Kapiteln besser erfahren, obwohl wir schon genug über den Sohn des Menschen, den Sohn des alchemistischen Todes, gesagt haben. Die Katharer haben übertrieben oder sind von der kriegerischen Mission und vom synchronistischen Kampf abgewichen, in dem die Helden des Gral verpflichtet waren. Doch ich habe die katharische Minne und ihren verzückten Orgasmus gefühlt, um es so zu sagen. Wir haben ihn schon beschrieben. In der physischen Liebe besteht immer die Gefahr der Vermischung der Rassen und des Blutes, der rassischen Sünde, der Liebe zu einer Tochter der Erde und des Tiermenschen, des Mestizentums, des Mulattentums, der Bastardisierung. Es ist seltsam, aber wenn wir es richtig bedenken, stellen wir fest, dass es im physischen Körper des menschlichen Wesens keine eigenen und besonderen Organe für die Liebe gibt. Eine Sparmaßnahme in der vom Demiurg verfälschten Natur hat es erreicht, dass sowohl das Geschlechtsorgan wie der Mund andere wichtige Funktionen in dieser körperlichen Maschine ausüben. Ihr Gebrauch für die Liebe geschieht vielmehr den Umständen gemäß. Vor allem der des Geschlechtsorgans, ein Entwässerungsinstrument der körperlichen Abfälle. Deshalb erfüllt sich die Minne in Wahrheit viel mehr auf Entfernung als in der Berührung der Astralkörper. Holi me tangere, rühr mich nicht an. Also ist die Frage nicht oberflächlich. Im Gegenteil, sie geht direkt auf das Wesentliche, auf den Grund. Das Übel der hyperboreischen Familie ist ein rassisches Übel, eine rassische Sünde, die Vermischung, das Mestizentum der göttlichen Viras, die nur durch die gralsche Alchemie des Amor ihr Blut reinigen können und wieder hyperboreische Arya werden. Die zweimal Geborenen mit zwei Körpern, Parzival und Feirefitz. In einer Sekunde, in einem Augenblick hat sich alles verändert, sozusagen mit einem neuen geistigen Klick. Die verwüstete Erde ist erneut fruchtbar und geistvoll. Anfortas hat die Kraft, die polare Schönheit, die Gesundheit wiedererlangt und bricht in Richtung seiner Hochzeitheimat auf. Parzival wird nunmehr König des Gral. Die Prozession des Gral wiederholt sich mit erhöhtem Glanz und mit der Freude der Minne in allen Herzen. Es erscheint Repanse de Scheue, Prinzessin als Bewahrerin und Trägerin des Gral. Und Feirefitz verliebt sich unsterblich in sie. Er wird vom Parzival getauft durch die Wiedergeburt im Chakra Svadhisthana, das des Wassers, damit er den Gral wahrnehmen kann. In Wahrheit wird er im Orden des Doppelsternes gesalbt, damit er diesen dort und hier sehen kann. Nun ist er schon ein Arya, ein Wiedergeborener. Zu dieser Zeit stirbt die Königin Sekundilie im Orient, Sekundilie, weil sie gegenüber Repanse sekundär ist. Auch Sigune stirbt und wird bei dem Leichnam ihres Geliebten beerdigt. Feirefitz heiratet die Prinzessin des Gral und bricht mit ihr nach Indien auf, wo sie König und Königin sein werden, Shiva und Parvati, und werden als Sohn den Prestehuan haben, der einen Priesterorden darstellt wie der des Melchisedek und der Brahmanenkaste, König und Priester. Nach ihm werden alle Könige dieses mythischen Indiens Huan heißen, weil sie das, was wir Indien nennen, in Wahrheit Tribalikot ist, sagt Wolfram, das heißt Thule. Parzival lässt seine Gemahlin kommen, die nunmehr Königin des Gral ist. Sie wird ihre Zwillingssöhne mitbringen, die Zwillinge von Atlantis, Kardeis und Loherangrin. Parzival und Konviramors waren 5 Jahre voneinander getrennt. Die Einweihung des Amor. Dieser ganze Schluss der Geschichte erfüllt sich bereits auf einer rein geistigen Ebene. Wenn Feirefitz ein astrales Wesen ist, hat er eine Walküre in Valhalla geehelicht und sein Sohn, König eines mythischen Indien, ist auch der Sohn des Menschen. Auf dem Gralsstein erscheint eine Inschrift, die jedem Templer, hier hat die Bezeichnung Templer nur mit dem Gral etwas zu tun, befiehlt, der von Gott für fremde Länder ausersehen wurde, um Herr der dortigen Bewohner zu sein, diesen seinen Untertanen zu verbieten, ihn nach Namen und Geschlecht zu fragen. Wenn dies trotzdem geschähe, müssten sie abreisen, denn niemand könne sie dort danach für längere Zeit behalten wollen. Anfortas hat so viele Jahre im Todeskampf gelegen und die Frage ist so weit hinausgezögert worden, so dass die Mitglieder des Ordens und des Geschlechtes nun für immer dagegen sind, dass man ihnen Fragen stellt und wünschen nicht, dass sie ausgehorcht werden. Deswegen ist Quetzalcoatl von Tenochtitlan fortgegangen und deswegen haben die Inkas das Schreiben verboten. Sie wollten nicht, dass ihr Niedergang und ihre Vermischung bekannt würden. Mehr noch, sie wünschten nicht, dass ihr göttlicher Ursprung aus einer anderen, verschiedenen Welt bekannt würde. Dasselbe Geheimnis muss jetzt über die esoterischen Hitleristen und die SS bewahrt bleiben, denen es gelungen ist, mit dem Führer nach Huitramannaland aufzubrechen, in die Stadt der Cäsaren, in die antarktischen Oasen und die zuweilen unter uns leben. Lohengrin wird in einem von einem Schwan gezogenen Kahn ausgesandt, sich mit einer Herzogin von Brabant zu vermählen, einer gottgeweihten Jungfrau. Lohengrin sagt zu ihr: »Wenn ich Herr dieses Landes sein und dich ehelichen soll, dann frage niemals, wer ich bin. Tust du es dennoch, verlierst du meine Liebe. Ich habe vieles aufgegeben.« Sie versprach es, doch sie hat ihr Versprechen nicht gehalten. Und Lohengrin entfernt sich wieder in seinem kleinen, von einem Schwan gezogenen Kahn, als Andenken ein Schwert, ein Horn und einen Ring zurücklassend. Durch ferne Orte, durch enge Wasserläufe ziehen Lohengrin und sein Schwan auf der Suche nach einem unzugänglichen und unverletzlichen Ort, an dem sich diejenigen befinden, die den Gral bewachen. Jenes uneinnehmbare irdische Paradies. Er segelt mit dem Waffeln oder dem Kalösch zur Stadt der Cäsaren, Paititi, die der weißen Götter.